Erster Gott sprach zu Jeremia. Er gab ihm eine Botschaft. Zweiter Jeremia, sage den Leuten in Juda und Jerusalem, hört auf diese Worte. Dritter Gott sagt, wer nicht auf diese Worte hört, dem wird es schlecht gehen. Vierter, ich gab diese Worte euren Vätern. Ich führte sie aus Ägypten. Gehorcht mir, sagte ich. Dann seid ihr mein Volk. Ich bin euer Gott. Fünfter, ich versprach euren Vätern ein gutes Land. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. Ihr habt es jetzt. Jeremia sagte, ja, Herr. Sechster Gott sprach zu mir, sage diese Worte in Juda und Jerusalem. Sagt, hört auf diese Worte und tut danach. Siebter, ich warnte eure Väter oft. Ich warnte sie seit Ägypten. Ich sagte immer, gehorcht mir. Achter, aber sie hörten nicht. Sie taten, was sie wollten. Sie waren böse. Darum geschah ihnen Schlimmes. Neunter Gott sprach zu mir, die Leute in Juda und Jerusalem planen etwas Böses. Zehnter, sie tun wieder die Fehler ihrer Väter. Ihre Väter hörten nicht auf mich. Sie dienen anderen Göttern. Israel und Juda brachen meinen Bund. Elfter, darum sagt Gott, ich bringe Unglück über sie. Sie können nicht entkommen. Wenn sie dann rufen, höre ich nicht zu. Zwölfter, die Leute in Juda und Jerusalem rufen ihre Götter an. Sie opfern diesen Göttern. Aber diese Götter können nicht helfen. 13. Juda, du hast viele Städte. Du hast auch viele Götter. In Jerusalem gibt es viele Straßen. Dort habt ihr Altäre für Baal gebaut. 14. Jeremia, bete nicht für dieses Volk. Bitte nicht für sie. Ich werde nicht hören, wenn sie mich rufen. 15. Was will mein Volk in meinem Tempel? Sie planen Böses. Können Gebete und Opfer ihre Bosheit wegnehmen? Nein. 16. Gott nannte dich einen schönen Ölbaum. Er hatte gute Früchte. Aber Gott schickt Feuer. Der Baum brennt. Seine Äste brechen. 17. Gott pflanzte dich. Er droht dir Schlimmes an. Israel und Juda waren böse. Sie machten Gott zornig. Sie opferten Baal. 18. Gott zeigte es mir. Ich sah, was sie taten. 19. Ich war wie ein Lamm. Man führt es zum Schlachten. Ich wusste nicht, dass sie mich töten wollten. Sie sagten, lasst uns ihn zerstören. 20. Gott, du bist gerecht. Du siehst alles. Lass mich sehen, wie du sie bestrafst. Ich vertraue dir. 21. Gott spricht über die Männer von Anatot. Sie wollen dich töten. Sie sagen, sprich nicht in Gottes Namen. Sonst stirbst du. 22. Darum sagt Gott, ich werde sie strafen. Die jungen Männer sterben im Krieg. Ihre Söhne und Töchter sterben an Hunger. 23. Niemand von ihnen wird übrig bleiben. Ich bringe Unglück über Anatot. Es wird ihre Strafe sein.